Bitte steck mir eine Zigarette an. Du rauchst zu viel und hier gibt's nichts für Kurven. Entschuldige, aber was hat das damit zu tun? Wenn dir mal eine brennende Zigarette ins offene Herd fällt, wirst du merken, was ich meine. Meinem Vater ist das passiert. Deinem Vater passieren ja auch die unmöglichsten Sachen. Ich bin nur ein ganz normaler Mann. Ein Mann? Naja, wenn man so will. Normal, das kommt drauf an. Du, soll ich anhalten? Oh, untersteh dich, das ist mir hier zu gefährlich. Hier. Hier, bitte rauche. Ist schon besser so. Was wolltest du vorhin andeuten? Findest du etwa, ich vernachlässige dich? Na, sagen wir, jetzt, wo du dein Examen hinter dir hast, schuldest du mir noch eine Belohnung. Kannst du noch fahren? Aber natürlich, ich bin nicht müde. Ach, im Grunde ist es blöd, nachts nach Hause zu fahren. Wir kommen durch eine wunderschöne Gegend und man kriegt überhaupt nichts davon zu sehen. Ich bin lieber schon morgen in Paris. Kann sein, dass der Chef nach mir ruft. Ist nicht gerade angebracht, ihn zu verschnupfen. Natürlich nicht. Nanu, was ist denn das? Was ist los? Ein Wahnsinniger kommt in der Mitte der Fahrbahn mit Karacho hinter uns hergerast. Oh, lass ihn vorbei. Beruhige dich. Ich habe sowieso keine Lust, mit ihm um die Wette zu fahren. Um Himmels Willen. Was ist denn das? Was macht denn der Bürger? Verdammt nochmal! Oh, halt doch an, Schatz! Nein, die Straße führt unten vorbei. Von da unten kommen wir näher heran. Du lieber Gott, er muss auseinandergebrochen sein oder zerknautscht wie eine Ziehharmonika. Hast du im Vorbeifahren etwas gesehen? Nein, nichts. Wenn er nicht in Flammen aufgeht, hat er noch Glück. Nimm noch mal die Taschenlampe aus dem Handschuhfach. Oh, das ist schrecklich, Schatz. Ich habe Angst. Gebahnt diese verfluchte Straße, wo keine Menschenseele langfährt. Da sieh. Da liegt er, mit voller Wucht gegen einen Baum. Oh, mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Also, hör mal zu. Du fährst jetzt ins nächste Dorf. Es ist nur 2 Kilometer weit. Ganz allein? Natürlich, ganz allein. Wir können nicht auf ein weiteres Fahrzeug hoffen. Hier kommt keiner vorbei. Mach das ganze Dorf wach, wenn es sein muss. Aber finde ein Telefon und verlange die Polizei und einen Krankenwagen. Gut. Reich mir die Taschenlampe. Und mach das blöde Radio aus. Ja. Sag, und wenn der Wagen explodiert? Das würde längst passiert sein. Keine Sorge, beeil dich. Ach, es ist furchtbar. Fahr ruhig weiter. Aber nicht zu schnell, sei vorsichtig. Bleib mit dem Wagen unten, warte auf die Polizei im Dorf. In Ordnung. Bis gleich. Langsam, Celine! Verdammt. Hören Sie mich. Bleiben Sie ganz still liegen. Bewegen Sie sich nicht. Meine Frau ist unterwegs und holt Hilfe. Der Krankenwagen wird bald hier sein. Meine Frau? Sie ist vielleicht nur ohnmächtig. Rühren Sie sich nicht. Sie wollte uns umbringen. Sie... umbringen? Sie hat Steuergriff mit Absicht. Sprechen Sie nicht mehr, das kostet zu viel Kraft. Können Sie die Beine bewegen? Was? Wo tut es Ihnen weh? Was? Hören Sie zu. Mit mir ist es aus. Aber ich will... Testament annullieren. Das hat doch alles Zeit. Sie hat mich umbringen wollen. Ich will... was soll mein Notar aufsuchen und mein Testament annullieren. Hört sie? Ja, verstanden. Schwert wird das, sie Scheiße. Tun Sie nichts. Ich beschwöre Sie. Mein Mann ist ein Betrüger. Tupfer. Schere. So, das wär's. Stefan, Sie machen die Verbände fertig und bringen sie auf Zimmer 15. Hm? Sagen Sie der Nachtschwester Bescheid, sie soll sie nicht aus den Augen lassen. Wenn sie aufwacht und Schmerzen hat, kann sie ihr noch eine Spritze geben. Gut, Herr Doktor. Kommen Sie, Herr Kollege, wir genehmigen uns jetzt einen Scotch, den haben wir uns ehrlich verdient. Wenn Sie fertig sind, Stefan, kommen Sie zu uns rüber. Okay, danke. Sein Glück, dass Sie vom Bau sind. Das hat mir sehr geholfen. Bitte hier entlang. Danke. Diese Serpentinenstraße ist eine widerliche Strecke. Die reinste Todesstrecke. Woran meinen Sie, ist Ihr Patient gestorben? Oh, mir blieb gar keine Zeit, ihn zu untersuchen, wissen Sie. Wahrscheinlich an einem Leberriss, aber ja. Das ist nicht das Schlimmste. Sie machen ja schöne Witze. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Sie werden mir vielleicht einen Rat geben können. Mir ist nämlich etwas Merkwürdiges passiert. Ach, inwiefern? Genau gesagt, kurz bevor der Mann gestorben ist. Ja? Er ist nicht auf der Stelle tot gewesen. Er hat mir noch etwas anvertraut. Ach. Ein paar Worte nur, aber von besonderer Wichtigkeit. Er hat behauptet, der Unfall sei absichtlich herbeigeführt worden. Ach was? Von seiner Frau. Und das ist noch nicht alles. Sie hat seine Worte mit angehört und hat mich angefleht, darüber zu schweigen. Ja. Was ist denn das für ein Durcheinander hier? Kommen Sie, wir gehen hier rüber. So, bitte treten Sie ein. Nanu, wer ist denn das? Meine Frau. Man hat ihr offenbar gesagt, sie solle hier warten. Dann lassen wir sie schlafen. Wir gehen nach nebenan. Bist du es, Jacques? Ja. Mach dich nicht munter. Schlaf nur weiter. Die Polizei ist wieder fort. Sie haben darum gebeten, dass du im Revier vorbeikommst. In Ordnung. Versuche noch ein bisschen zu schlafen. Ja. So. Ist Ihre Frau auch berufstätig? Arzthelferin. Sie hätte auch gern Medizin studiert, aber beide gleichzeitig, das hätten wir nicht durchhalten können. Ja, natürlich. Hier, Ihr Drink. Danke. Setzen Sie sich doch. Also, was war das nun für eine Geschichte? Eine Sache, auf die ich gern verzichten würde. Ich glaube, wenn ich spreche, fängt das Dilemma für mich erst an. Rauchen Sie? Nein, danke. Seit 3 Monaten nicht mehr. Stört es Sie? Nein, machen Sie nur. Sagen Sie, ist Ihre Frau eigentlich im Bilde? Nein. Es ist passiert, während sie Hilfe holte und ich habe sie seitdem kaum gesprochen. Warten Sie, ich mache die Tür zu. Es ist vielleicht nicht nötig, dass sie von ihren Schwierigkeiten erfährt, wenigstens nicht im Augenblick. Also, was ist los gewesen? Alles ist so schnell gegangen, dass ich mich fragen könnte, ob ich nicht geträumt habe. Der Mann brachte mühsam ein Wort nach dem anderen heraus, aber es ist ihm trotzdem gelungen, mir zu sagen, meine Frau hat uns umbringen wollen. Sie hat mir ins Steuer gegriffen. Das ist ganz schön haarig, aber es kommt noch besser. Er hat gefühlt, dass es mit ihm zu Ende ging und hat im letzten Augenblick von mir verlangt, ich solle sein Testament annullieren lassen. Was? Wortwörtlich. Gehen Sie zu meinem Notar und lassen Sie mein Testament annullieren. Ich will nicht, dass meine Frau erbt. Doch, das ist doch... Er wollte mir noch einen Schwur abnehmen, aber darüber ist er gestorben. Das ist doch nicht zu fassen. Und jetzt noch das. Während er sprach, ja, war seine Frau wieder zu Bewusstsein gekommen. Ja. Ich hatte es nicht bemerkt, aber sie muss zugehört haben. Aha. Als er schwieg und kurz bevor sie wieder ohnmächtig wurde, konnte sie gerade noch murmeln... Tun Sie nichts, ich beschwöre Sie, mein Mann ist ein Betrüger. Was soll das, ein Scherz sein? Das ist doch Irrsinn, was Sie da erzählen. Auf den ersten Blick ja, aber Das erklärt den Unfall. Der Mann hat die Wahrheit gesagt, ich bin fast sicher. Und warum? Er hat mich auf einer fast geraden Strecke mit 100 Sachen überholt. Und dann, einen Augenblick später, zweimal zickzack und direkt in den Abgrund. Sie muss ihm in Steuer gefallen sein und muss es noch einmal gemacht haben, als er versuchte, den Wagen wieder abzufangen. Was haben Sie der Polizei erzählt? Noch kein Wort. Ich bin gleich in den Krankenwagen gestiegen und habe die Beamten stehen lassen. Aber bevor ich wieder wegfahre, muss ich wohl zu Ihnen gehen. Ach, wollen Sie noch heute Nacht weiter? Ich müsste eigentlich. Das ist nicht sehr vernünftig. Und wenn Sie bei der Polizei erst Ihre kleine Geschichte vorbringen, kommen Sie so schnell nicht wieder weg. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Ja, ich habe keine Ahnung. Und ich bin verdammt froh, dass ich keine Entscheidung zu treffen habe. Glauben Sie mir. Das Beste wäre natürlich, Zeit zu gewinnen. Aber passen Sie mal auf. Ich nehme Sie jetzt mit nach Hause und verschaffe Ihnen ein Bett. Morgen ist auch noch ein Tag. Und die Polizei? Die rufe ich an und sage, dass Sie mir assistiert haben, dass Sie völlig erledigt sind und dass Sie morgen hinkommen werden. Die werden zwar murren, aber wenn schon, wir haben erstmal Bedenkzeit. Der ausführliche Befund wird später nachgereicht. Machen Sie es bitte gleich fertig. Wir schicken Sie es ab, ja? Wo ist denn die... Naja, machen Sie erst das Telefon. Hallo? Ja? Bleiben Sie bitte am Apparat. Ich will mal sehen, ob er da ist. Wer ist es? Das Polizeirevier. Reviervorsteher Morin. Auch das noch. Na schön, geben Sie her. Hallo, Monsieur Morin. Wie geht's Ihnen? Danke, danke. Es geht. Ein bisschen gehetzt, aber es geht. Gekidnappt? Warum sollten Sie... Aber nein, nein. Sie haben sich um 3 Uhr morgens hingelegt und Sie schlafen noch. Das ist alles. Aha. Der Bruder. Ja, ich verstehe, ja. Ja, natürlich. Ich rufe die beiden an und schicke sie Ihnen. Wie? Nein, nicht heute Morgen. Heute Nachmittag, wenn Sie wollen. Aber... Ja, ja, ich weiß schon. Ich... In Gefahr? Nein, aber sie braucht unbedingt Ruhe. Gut. Ich werde sehen, ja? Auf jeden Fall werde ich Sie fragen und sage Ihnen dann Bescheid. Einverstanden. Bis nachher. Geneviève. Ja, Herr Doktor? Rufen Sie bei mir zu Hause an und sagen Sie meiner Frau, die beiden jungen Leute sollen sich ein bisschen beeilen und sollen unbedingt, ich sage unbedingt, bei mir vorbeikommen, bevor sie zur Polizei gehen. Gut. Ich gehe zu Nummer 15, vielleicht dauert das ein Weilchen. Wenn jemand kommt und Sie ausfragen will, Mund zu. Sie wissen von nichts. Wovon? Das erkläre ich Ihnen später. Aber wenn man Sie verhört, ist Ihnen nichts aufgefallen. Verstanden? Ja, ja, gut. Hat sie vorhin mit Ihnen gesprochen? Sie hat immer wieder nach ihrem Mann gefragt. Sie glaubt, er sei tot. Ich habe natürlich Nein gesagt. Aber er sei schwer verletzt, man könne noch nichts weiter sagen. Gut. Sie schien es nicht zu glauben. Offenbar wollte sie nur etwas anderes sagen. Ja? Und dann nichts. Dann hat sie geschwiegen. Naja, ich gehe mal zu ihr. Wenn die beiden jungen Leute da sind, sagen Sie mir Bescheid. Madame Bermond? Ja? Ach, Sie sind wach. Fein. Dr. Laurent, Chefchirurg. Ich habe mich heute Nacht um Sie gekümmert. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen schwach. Aber Schmerzen habe ich keine. Fein. Entschuldigen Sie. Hier oberhalb des Schenkels. Fühlen Sie da etwas? Nein. Und die Beine? Der Gipsverband ist nicht zu fest. Nein, nein, es geht. Schön. Ja, abgesehen von den Beinen ist das Ganze nicht allzu schlimm. Sie können wirklich von Glück sagen. Und mein Mann? Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Ich muss es wissen. Er ist tot, nicht wahr? Ja. Noch bevor er hier eingeliefert wurde. Wahrscheinlich auf der Stelle tot. Nein, Herr Doktor. Ich habe ihn sprechen hören. Und es war jemand bei uns. Ja, ein junger Mann war Zeuge des Unfalls, stimmt. Er war bei Ihnen, während seine Frau Hilfe holte. Haben Sie diesen jungen Mann gesprochen? Ich habe ihn nicht nur gesprochen, er hat sogar bei mir übernachtet. Er muss nachher zum Polizeirevier gehen, um seine Aussage zu machen. Sie wollen sagen? Dass er es noch nicht getan hat. Was hat er Ihnen erzählt? Ich will offen sein, Madame, und sogar ein wenig direkt. Ja. Ich hätte Ihnen lieber noch länger Ruhe gegönnt, aber leider Die Zeit drängt. Ihr Schwager hat angerufen. Er wird bald hier sein. Schon. Ihr Mann trug eine Notiz bei sich mit dem Hinweis, sein Bruder solle sofort benachrichtigt werden, falls ihm ein Unfall zustieße. Ach ja. Er ist gleich verständigt worden und ist unterwegs hierher. Was hat der junge Mann Ihnen gesagt? Monsieur Vernier, so heißt er, ist ein junger Kollege. Darum glaubte er, er solle mich um Rat fragen. Tja, er hat mir wörtlich berichtet, was er gehört hat. Die letzten Worte Ihres Mannes und auch Ihre, sagen wir, beschwörende Bitte. Das ist doch das richtige Wort. Ja. Ich habe ihn angefleht, zu schweigen. Was er bisher getan hat. Aber ich nehme an, Sie kennen seine Pflicht. Ihr Mann hat, während er starb, eine sehr schwere Beschuldigung gegen Sie erhoben. Ich habe diesen Unfall herbeigeführt. Das ist die Wahrheit, Herr Doktor. Ich hoffte, dass wir gemeinsam den Tod finden würden. Es ist nicht meine Sache, Sie zu richten. Ich frage Sie nicht nach Ihren Gründen, aber das ist leider nicht alles. Nicht genug, dass Ihr Mann Sie beschuldigt hat. Er hat auch ausdrücklich verlangt, dass sein Testament annulliert wird. Dass Ihnen allein zugutekommen sollte, so viel ich verstanden habe. Sie haben ganz richtig verstanden, Herr Doktor. Im Augenblick seines Todes hat mein Mann nur daran gedacht, sich zu rächen. Tja. Die Annullierung würde nicht nur mich, sondern noch viele andere Menschen treffen. Mein Mann hat eine Transaktion eingeleitet, die alle Leute, die ihm sein Geld anvertraut hatten, ruiniert hätte. Tja, Sie haben nicht viel Zeit und die Entscheidung liegt nicht bei mir. Mein junger Kollege ist ein sympathischer Mann, der niemandem Unrecht tun möchte, aber wenn er nicht weitergibt, was er gehört hat, läuft das auf eine falsche Zeugenaussage hinaus. Das ist immerhin recht schwerwiegend. Glauben Sie, ich könnte ihn dazu bewegen, dass er damit noch wartet. Ihnen bleibt leider gar keine Zeit, mit ihm zu sprechen. Die Polizei wird ungeduldig und ist schon misstrauisch geworden. Madame Dermont, vertrauen Sie sich mir an. Vielleicht könnte ich versuchen, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Zunächst will ich Ihnen gerne zuhören. Vor allem bitte ich Sie, mir zu glauben, Herr Doktor. In der vergangenen Nacht, eine Stunde vor dem Unfall, war ich noch eine verwöhnte, glückliche Frau. Mein Mann und ich fuhren nach Paris, um ins Flugzeug nach Caracas zu steigen. Während der Fahrt sagte er mir, dass es ein endgültiger Aufbruch war und mit dem Geld unserer Aktionäre. Über 5 Millionen. Bitte fahren Sie fort. Mein Mann war ein vielseitiger Geschäftsmann. Wie das oft aus Zweckmäßigkeit der Fall ist, hatte er mich zur Direktorin einer Tochtergesellschaft gemacht. Ja, und das ist letzten Endes sein Fehler gewesen. Warum? Er hatte es so eingerichtet, dass der unvermeidliche Bankrott nach außen hin als zeitweilige Zahlungsunfähigkeit erschien. Zu seinem Pech konnte er nicht allein handeln. Er brauchte dazu meine Unterschrift. Er hat gedacht, wenn er mich im letzten Augenblick vor eine vollendete Tatsache stellen würde, würde ich meine Unterschrift geben. Aber ich weigerte mich. Ich empörte mich. In dieser einen Nacht ist für mich in wenigen Minuten alles, woran ich hing, zusammengebrochen. Und Sie hatten nie irgendeinen Verdacht? Wie sollte ich? Die ganzen Jahre hindurch war alles normal gelaufen. Zwar spreche ich von Betrug, aber dieser Betrug ist noch nicht vollendet. Die abgezweigten Kapitalien sind je zur Hälfte in der Schweiz und in Venezuela angelegt. Sie könnten leicht wieder hereingeholt werden. Für den Fall, dass Sie Ihren Mann beerben, das ist es doch. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass Sie mir glauben. Ich weiß aber, für wie lange muss ich hierbleiben, Herr Doktor? Wie steht's mit mir genau? Abgesehen von den Beinen, eine leichte Fraktur des Beckens. Wir müssen mit gut 2 Monaten fester Bettruhe rechnen. Hören Sie, Herr Doktor, in spätestens 6 Wochen muss alles geregelt sein. Wenn nicht, dann kommen wichtige Arbeitsgänge zum Stillstand und alles ist aus. Ich kann alles wieder gut machen. Wenn die Erbfolge unangetastet bleibt, als Erbin meines Mannes erhalte ich die notwendigen Kredite. Wird aber das Testament annulliert und mein Schwager erbt, dann wird nichts ihn daran hindern, den betrügerischen Plan auszuführen. Im Gegenteil, er wird sich mit noch mehr Geld davonmachen. Wieso hat er die Möglichkeit dazu? Damit mein Mann keine Auslieferung riskierte und eines Tages nach Frankreich zurückkehren könnte, sollte sein Bruder einige Zeit im Lande bleiben, Konkurs machen und das Opfer spielen. Er wäre wegen Fahrlässigkeit angeklagt und zu einer hohen Geldbuße verurteilt worden. Mein Mann hatte ihm genug dagelassen, dass er sie bezahlen konnte. Fast 1 Million im Bar. Verstehen Sie jetzt? Ach, Sie wollen sagen, dass... Wenn er erbt. Und selbst wenn er bereit wäre, die Wahrheit aufzudecken, es gäbe keine Chance. Die festgelegten Gelder wären für Monate, wenn nicht für Jahre, blockiert. Und auf jeden Fall würde mir immer diese Million fehlen, die in seinen Händen ist. Sie hoffen, sie wiederzubekommen? Ja. Weil noch nichts entschieden ist. Und weil mein Schwager nicht verrückt ist. Bevor er das Gefängnis riskiert oder untertaucht, macht er lieber weiter. Entschuldigen Sie, aber etwas geht mir nicht ein. Sie sagen, Sie haben mit Ihrem Mann sterben wollen. Ja. Das mag schon sein. Aber was wäre dann passiert? Wären wir gemeinsam gestorben, hätte meine Schwester mich beerbt. Diese Möglichkeit hatte mein Mann übersehen. Nur, seinem Bruder ist das vor ein paar Tagen plötzlich klar geworden. Er hat verlangt, dass das Testament... Monsieur Bernier ist da, Herr Doktor. Ja, ich komme. Ich glaube, das Wichtigste habe ich verstanden. Ich kann von dem jungen Mann nicht verlangen, dass er schweigt. Hm. Das muss er selbst entscheiden. Aber ich werde versuchen, Ihre Sache zu vertreten. Das verspreche ich Ihnen. Warten Sie. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. In Bezug auf meinen Schwager... Das Gefährlichste an ihm ist, dass er sehr sympathisch wirkt. Was für ein Glück. Das vereinfacht entschieden alles. So stehen die Dinge, mein Lieber. Sie wissen jetzt so viel wie ich. Eine schöne Bescherung, was? Zugegeben. Was wir auch tun, wir sitzen in der Klemme. Entweder werden wir Komplizen einer Mörderin oder die eines Betrügers. Vorausgesetzt, dass all das wahr ist. Was? Ihr Mann, ein Betrüger, kann schön, aber er ist nicht mehr da, um sich zu verteidigen. Und schließlich war sie es ja, die ihn umgebracht hat. Also komplizieren Sie die Sache jetzt nicht noch mehr. Der Unfall ist vor Ihren Augen passiert und Sie haben selbst gesagt, dass die Frau wie durch ein Wunder davongekommen ist. Sie hat den Tod Ihres Mannes verursacht, ja. Aber bezeichnen Sie das nicht als vorsätzlichen Mord. Sie hat doch damit gerechnet, auch dabei draufzugehen. Sicher, aber das löst nicht unser Problem. Ihr Problem, mein Lieber. Wie bitte? Sie werden von der Polizei erwartet, ich nicht. Von mir verlangt im Augenblick niemand etwas. Ich sehe. Und selbst wenn, Sie könnten sich immer noch hinter der ärztlichen Schweigepflicht verkriechen, stimmt's? Also übertreiben Sie jetzt bitte nicht. Sie fragen mich nach meiner Meinung, ich sage es Ihnen. Stellen Sie sich dazu, wie Sie wollen. Wenn Sie gern möchten, dann los, sagen Sie, was Sie gesehen und gehört haben und punktum. Regen Sie sich doch nicht unnötig auf. Ich wollte nur sagen... Das kann sein, Sie in der Patsche stecken, sehr richtig. Ich gebe zu, das ist nicht gerade komisch, aber es ist so. Wenn Sie Ihre Aussage gemacht haben, habe ich keine Probleme mehr. Wenn ich überhaupt je welche gehabt habe. Ja, was ist? Ach, was wollen Sie denn? Ich bringe den Kaffee. Sie wollen doch einen haben, Herr Doktor. Ja, ja, gut, stellen Sie ihn dahin. Ja, gut. Danke, Schwester. Wo ist eigentlich Ihre Frau? Auf der Polizei. Aber ich habe Sie doch gebeten... Ich habe ihr nichts erzählt. Wie meine Entscheidung auch ausgehen mag, ich möchte meine Frau da lieber raushalten. Na schön. Aber Sie werden Ihre Entscheidung treffen müssen. Bitte sehr. Nehmen Sie Zucker? Also, diese Testamentsgeschichte, die bedrückt mich. Wenn es nur den Unfall gäbe und den Tod des Ehemanns, würde ich es hingehen lassen. Warten Sie. Ich habe vielleicht eine Idee. Sie werden das alles zu Papier bringen. Zu Papier bringen? Ja, was Ihnen der Ehemann gesagt hat, seinen letzten Willen. Und Sie schicken das in einem Brief an Ihre eigene Adresse per Einschreiben. Dann können Sie, wenn wir merken, dass Madame Darmon uns an der Nase herumgeführt hat, immer noch den Brief vorzeigen. Ja, Sie haben recht, das ist ein toller Einfall. Es genügt Ihnen also nicht, dass ich eine falsche Zeugenaussage mache. Ich muss mich auch noch selbst überführen, falls es schief geht. Monsieur Morin, glauben Sie mir, es tut mir leid, aber ich muss ausdrücklich Bedenken äußern. Mein Bruder ist gegen 1 Uhr morgens gestorben. Jetzt ist es kurz vor 12 Uhr mittags und der Hauptzeuge ist immer noch nicht vernommen worden. Monsieur Vernier ist soeben gekommen. Wir werden ihn zusammen anhören, wenn es Ihnen recht ist, Monsieur Damo. Das ist doch wirklich reichlich spät. Ich verstehe nicht, dass seine Aussage nicht gleich nach dem Unfall aufgenommen worden ist. Der junge Mann ist Arzt. Er ist mit in den Rettungswagen gestiegen. Man hätte ihm nachfahren und ihn verhören müssen. Umso mehr, da er zu einem ihrer Beamten gesagt haben soll, mein Bruder hätte noch gesprochen. Leider hat Monsieur... Vernier vergessen, nähere Einzelheiten anzugeben. Entschuldigen Sie, Monsieur. Es handelt sich um ein Unfallprotokoll, nicht um die Untersuchung eines Verbrechens. Welchen Verdacht haben Sie denn überhaupt gegen ihn? Ich behaupte, dass seine späte Zeugenaussage sehr unzuverlässig ist. Er war nicht nur heute Nacht im Krankenhaus. Er ist auch heute Morgen wieder dort gewesen. Meine Schwägerin kann ihn sehr wohl überredet haben, nicht alles auszusagen, was er gehört hat. Sie hat dafür den nötigen Charme und auch die Gewandtheit. Monsieur, ich weiß nicht, ob Sie sich klar darüber sind, aber Sie sprechen da eine schwere Beschuldigung aus. Im Augenblick sind es nur Bedenken, Monsieur Morin. Aber vielleicht werde ich noch genötigt sein, weitere Schritte zu erwägen. Mein Bruder war ein routinierter Autofahrer, der seine Wagen sehr pfleglich behandelte. Wenn es erwiesen ist, dass der Unfall nicht auf einem mechanischen Versagen beruht, was ich glaube, werde ich eine vollständige Untersuchung verlangen. Vielleicht sogar Klage erheben. Klage erheben? Wegen vorsätzlicher Tötung. Bitte? Jawohl. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Weil mein Bruder heute Nachmittag in Paris eine Verabredung mit seinem Notar hatte, um sein Testament abzuändern und seine Frau zu enterben. Ein seltsames Zusammentreffen. Nicht wahr, Monsieur? Die Würfel sind gefallen, Madame Damont. Ich habe Ihre Partei ergriffen. Monsieur Vernier dürfte gerade dabei sein, eine falsche Zeugenaussage zu machen. Nennen wir es ruhig beim Namen. Sie bedauern es schon? Nein. Aber es geht mir nicht aus dem Kopf. Ich fühle mich quasi verantwortlich. Es wäre mir beinahe lieber gewesen, ich hätte selbst lügen müssen. Es tut mir leid, dass ich Sie damit belaste, Herr Doktor. Auf lange Sicht werde ich Ihnen meine Aufrichtigkeit beweisen. Aber im Moment ist das schwierig. Letzten Endes hängt alles von meinem Schwager und seinem Verhalten ab. Gerade das verstehe ich nicht. Wenn er die Betrügerei ausgetüftelt und vorbereitet hat, wie Sie sagen, dann muss man es ihm doch nachweisen können. Zurzeit wäre das kaum möglich. Erst einmal, weil alles noch in der Schwebe ist, aber vor allem auch wegen des Geldes, das er im Besitz hat. Und die Beweise darüber befinden sich im Stahlfach meines Mannes. Wer also der Erbe ist, beherrscht das Spiel. Und wenn Sie den ganzen Fall anzeigen würden, was würde dann passieren? Ach, das würde sich viel zu lange hinziehen. Ganze Fabrikationen würden endgültig eingestellt. Und mein Schwager hätte Zeit genug, um mit dem flüssigen Geld zu verschwinden, selbst wenn ich die ins Ausland verlagerten Kapitalien wieder hereinschaffen würde. Sie wären nicht ausreichend. Naja, in Ordnung. Aber Sie, wovor haben Sie eigentlich Angst? In dem Augenblick, wo Vernier schweigt und die letzten Worte Ihres Mannes nicht angibt, sind Sie doch entlastet. Ja und nein. Nicht ganz. Aber wieso denn? Ich habe heute früh versucht, es Ihnen zu sagen, aber Sie mussten weg. Mein Mann hatte nicht daran gedacht, dass wir gemeinsam sterben könnten. Ich sagte es Ihnen ja schon. Aber kürzlich, und weil wir zusammen das Flugzeug nach Caracas nehmen sollten, ist meinem Schwager dieser Gedanke gekommen, dass im Falle unseres gemeinsamen Ablebens meine Schwester erben würde und nicht er. Ja, und? Mein Mann hatte gerade heute eine Verabredung mit seinem Notar, um das Testament zu ändern. Was sagen Sie da? Nun ja, das ist ärgerlich, ich weiß, aber ich kann nichts dafür. Ich habe es erst heute Nacht mit allem Übrigen von meinem Mann erfahren. Und Ihr Schwager weiß davon? Selbstverständlich, er hat es ja so gewollt. Das ist kein Beweis dafür, dass ich den Unfall verursacht habe. Aber es ist natürlich ein fatales Zusammentreffen. Moment mal, das ist ein Motiv. Ja. Ja, Herr Doktor, es ist ein Motiv. Eins mehr. Wenn ich wollte, dass wir gemeinsam sterben, muss es ja wohl Gründe gehabt haben. Ja, sicher. Nur wenn Sie mir das gesagt hätten. Ach, das ist sicher für mich. Entschuldigung. Ja? Was will er? Sagen Sie ihm, ich habe zu tun und werde ihn in 5 Minuten zurückrufen. Ja, ja, ich weiß. Wieder die Polizei. Morin wird reichlich ungeduldig. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe schon wieder einmal eilig. Aber ich möchte gern verstehen. Ihr Mann hat Sie enterben wollen. Gut. Aber warum hat er Ihnen das vorher noch gesagt? Um meine Einwilligung zu dem Fluchtplan zu erzwingen. Als er mir alles dargelegt hatte, was er von mir erwartet, haben wir uns furchtbar gestritten. In der Wut habe ich schließlich gesagt, ich würde das nicht zulassen. Lieber würde ich uns beide umbringen. Er hat nur gelacht. Und mir erklärt, dann ginge sowieso alles zugrunde. Der Gedanke, lieber tot sein, als unehrlich weiterleben müssen, der hat mich zu dieser Tat getrieben. Denn wäre sein Testament einmal annulliert, hätte ich keine Möglichkeit mehr, das Unrecht wieder gut zu machen. Aber das Geld, das Ihr Schwager in Händen hat, fast 1 Million, es gehört jedenfalls jetzt ihm. Ja und nein. Aufgrund eines Vertrages, den er unterschrieben hat und der im Stahlfach meines Mannes liegt, darf er es nur behalten, wenn er sich absetzt. Und das wird er nicht tun. Jetzt nicht mehr. Kann man ohne diesen Vertrag beweisen, dass er das Geld hat? Gibt es irgendwelche Hinweise? Leider nein. Wenn ja, dann wäre ja alles ganz einfach. Also was mir ganz abgeht, ist, dass ich das alles abgespielt haben soll, ohne dass Sie in leitender Position etwas wussten. Denn schließlich braucht ein Betrugsmanöver Vorbereitungen. Das kann doch nicht an einem Tag geschehen. Diese Hochstapelei hat sich in 10 Jahren entwickelt. Ohne dass irgendjemand etwas davon wusste. Vor ein paar Monaten wussten mein Mann und sein Bruder selbst noch nicht, dass es mit ihnen so weit kommen würde. Wie ist sowas möglich? Das ist der klassische Vorgang. Man macht ein paar große Geschäfte, man berauscht sich am Erfolg und am Ende hält man sich für unfehlbar. Also macht man Vorgriffe, man lebt über seine Verhältnisse, man ist verschwenderisch. Und wenn man das Manko erkennt, ist es zu spät. Kommt hinzu, dass weder mein Mann noch sein Bruder bisher jemals unehrenhaft gewesen sind. Es wäre ihnen unerträglich gewesen, dass sie vor aller Augen eine Niederlage erlitten hätten und mittellos dagestanden wären. Geht es so weit? Nicht weit gefehlt jedenfalls. Und darum wird mein Schwager kämpfen. Wir beide. Wir könnten mit allen verfügbaren Reserven das Unternehmen gerade noch retten. Zugunsten aller, die daran beteiligt sind. Monsieur Morin? Bitte, Herr Doktor, treten Sie ein. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie bitte Platz. Danke sehr. Wir stehen gleich zur Verfügung. Senna? Ja, Chef? Bitte tippen Sie mir das in 4 Exemplaren. Oder nein, vielmehr in 5. Und lassen Sie Platz frei für die Beurteilung des Falles. Gut, Chef. Sonst noch was, Chef? Nein, danke. Was für ein Tag. Noch ein zweiter Unfall heute Morgen. Ach. Ja, und die Hälfte meiner Leute im Einsatz auf der Jagd nach einem Ausbrecher. Zigarette? Entschuldigen Sie, ich hatte das vergessen. Halten Sie das durch? Unter der Bedingung, dass man mich nicht so sehr verführt, ja. Wo ist eigentlich Monsieur Vernier? Gegenüber seiner Frau beim Mittagessen. Sie möchten gern wieder abreisen, aber ich muss erst noch 1-2 Punkte klären. Was für Punkte? Ich will Ihnen nichts verheimlichen. Ich sitze verdammt in der Patsche. Dieser Dame Mo macht einen Teufelslärm. Und ich bin gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Warum? Weil er nicht ganz Unrecht hat. Das Verhalten von Monsieur Vernier ist nicht klar und eindeutig. Kommt noch hinzu, dass er zu spät erschienen ist. Ja, ich habe Ihnen doch erklärt, dass schon er erstmal ausschlafen gut, musste. Lassen wir das. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn gleich heute Nacht verhören müssen. Eins fällt mir nämlich besonders auf. Ja? Und zwar seine Nervosität. Seine Art zu zögern. Ach. Vorhin habe ich den Eindruck gehabt, dass er nicht wusste, was er sagen sollte. Aber vielleicht hat er wirklich nichts zu sagen. Das erklären Sie mir doch bitte mal. Sagen Sie mir doch nicht, dass Sie keine Ahnung haben. Sie haben ihm gleich nach dem Unfall gesprochen. Ja. Er hat die Nacht bei Ihnen verbracht. Mhm. Und heute Morgen ist er zuerst zu Ihnen ins Krankenhaus gekommen. Stimmt. Wieso das? Wieso was? Hören Sie, mein Lieber, ich will nicht versuchen, Sie zu überlisten. Aber die Sachlage ist nicht eindeutig. Und ich möchte Sie in aller Freundschaft warnen. Denn in Anbetracht der Folgen dieses Unfalles ist es nicht ausgeschlossen, dass wir demnächst von einer Bestandsaufnahme zu einer gerichtlichen Untersuchung übergehen müssen. Schön, aber was habe ich denn mit all dem zu tun? Bevor ich Ihnen das sage, muss ich Ihnen erst ein paar Fragen stellen. Aber ich muss Ihre Antwort auf Tonband aufnehmen. Sie müssen also genau überlegen. Sind wir uns einig? Ja, einverstanden. Gut. Zunächst möchte ich gerne wissen, ob Ihr junger Kollege heute Morgen mit Madame Darmaud gesprochen hat. Nein, ganz und gar nicht. Und heute Nacht, nach dem Unfall, hat er da mit ihr gesprochen? Madame Darmaud ist bewusstlos eingeliefert worden. Dann hat sie eine Narkose bekommen. Ich kann Ihnen versichern, dass Monsieur Vernier in keinem Augenblick, weder heute Nacht noch heute Morgen, mit ihr gesprochen hat. Und Sie selbst? Wie bitte? Ich wüsste gern, ob Sie mit ihr über etwas anderes als, sagen wir, über Ihren Gesundheitszustand gesprochen haben. Also, das... Entschuldigen Sie bitte, da möchte ich doch erst gern mal dahinter kommen. Wessen verdächtigen Sie mich eigentlich? Etwas mehr darüber zu wissen, als Sie gern sagen wollen. Vielleicht. Und diesen jungen Mann darin zu unterstützen, nicht alles zu sagen, was er gehört hat. Ich verstehe Sie nicht. Ich will Sie nicht hintergehen, Herr Doktor. Ich werde Ihnen genau sagen, worum es sich handelt. Nur danach werde ich notgedrungen Ihre Antworten notieren und sie ins Protokoll aufnehmen müssen. Soll das heißen, dass ich unter Eid auszusagen habe? Nein, bei uns legt man keinen Eid ab. Aber es ist nicht unmöglich, dass Sie es an anderer Stelle tun müssen. Und es wäre immerhin besser für Sie, wenn Ihre Antworten übereinstimmen würden. Ja, natürlich. Der Fall ist der. Monsieur Raoul Darmaud äußert zwei sehr präzise Verdächtigungen, um nicht zu sagen zwei Beschuldigungen. Erstens glaubt er, dass seine Schwägerin absichtlich den Unfall von heute Nacht herbeigeführt hat. Zweitens, dass Monsieur Vernier nicht wörtlich wiedergibt, was Darmauds Bruder im Sterben gesagt hat. Aber hören Sie, Monsieur Morin. Ja? Wie hat dieser Mann, der gerade angekommen ist, wenn ich nicht irre... Wie hat er die Wahrheit einfach erraten können? Das wollten Sie doch sagen. Nein, legen Sie mir bitte nicht in den Mund, was ich nicht gesagt habe. Wie kann er solche Beschuldigungen aussprechen, wollte ich sagen. Das erkläre ich Ihnen. Was den Unfall betrifft, ist es sehr einfach. Monsieur Darmaud preist überschwänglich die Fahrtüchtigkeit seines Bruders und den ausgezeichneten Zustand des Wagens. Der Expertenbericht wird uns vielleicht sagen, ob ein Materialfehler vorlag, aber nach dem äußeren Befund zweifle ich daran. Haben Sie eigentlich schon das Ergebnis des Alkoholtests? Ich habe den Bericht noch nicht in Händen, aber ich weiß, dass das Ergebnis negativ ist. Kein Alkohol im Blut. Dann frage ich mich, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Das ist jedoch nicht das Schlimmste. Echt verwirrend wird die Sache erst, wenn man weiß, dass der Ehemann ausgerechnet heute sein Testament ändern und seine Frau enterben wollte. Ach. Mehr Eindruck macht es nicht auf Sie? Finden Sie das nicht merkwürdig? Hören Sie. Es gibt vielleicht eine ganze Menge Merkwürdiges an dem Fall, aber ich habe langsam die Nase voll. Seit heute Morgen vernachlässige ich meine Kranken und heute Nachmittag habe ich eine Operation verschieben müssen. Ich bin Ihrem Ruf gefolgt, ich will gern auf Ihre Fragen antworten, aber ich werde nicht den ganzen Tag damit zubringen, das sage ich Ihnen. Ich auch nicht. Aber dann hören Sie endlich auf, mir ausweichende Antworten zu geben. Was soll das heißen? Ich stelle Ihnen eine ganz präzise Frage. Wussten Sie, dass Georges Darmaud sein Testament ändern wollte? Ja oder nein? Nun also, ja, ich wusste es. Und seine Frau hat mich nämlich in ihre Sorgen eingeweiht. Im Gegensatz zu Ihren Klienten vertrauen sich unsere Patienten uns gern freiwillig an. Danke. Stellen Sie sich das vor. Was wissen Sie noch? Dass große Interessen auf dem Spiel stehen und dass die Erbfrage Probleme aufwirft. Aber das ist wirklich nichts Vertrauliches. Haben Sie schon einmal problemlose Erbschaftsregelungen gesehen? Sie vergessen das Wichtigste, scheint mir. Denn wie Sie sich erinnern, hat auch Monsieur Vernier sich Ihnen anvertraut. Sagen Sie nicht nein, ich würde es Ihnen nicht glauben. Sie wissen also, dass der Stern de Georges d'Amont nichts von seinem Testament gesagt hat. So ist es doch. Soweit ich weiß, nein. Er hat nicht davon gesprochen. Wären Sie bereit, es unter Eid zu wiederholen? Manchmal, ich soll unter Eid Worte wiederholen, die mir nur überliefert worden sind? Keine Wortglauberei, bitte. Ich spreche von dem, was Monsieur Vernier Ihnen wörtlich berichtet hat. Er hat Ihnen also erklärt, dass Georges d'Amont nicht von seinem Testament gesprochen hat. Ist das richtig? Ja, ja, absolut. Gut, ich will nicht weiter bohren. Aber ich hoffe, Sie haben es sich überlegt. Und Sie werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich gezwungen bin, Sie da hineinzuziehen. Was, mich hineinzuziehen? Ob Monsieur Vernier lügt oder die Wahrheit sagt, er trägt unbestreitbar schwer an der Verantwortung, die ihm zufällt. Sie an seiner Seite zu wissen, um diese Verantwortung zu teilen, wird ihm sicher Kraft geben. Also, ehrlich gesagt, Ihr junger Kollege meint es redlich. Wenn er lügt, bin ich überzeugt, dass er glaubt, recht zu handeln. Dies vorausgeschickt ist die Verantwortung doch wohl sehr groß, das müssen Sie zugeben. Das ist ziemlich zweideutig, was Sie da sagen. Wenn Monsieur Vernier gelogen hat, und wenn Sie es wissen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen die Wahrheit oder Sie lügen. Beide. Ich habe jetzt genug. Einen ganzen Tag vergeuden, um sich als Lügner behandeln zu lassen, das ist wirklich die Höhe. Man schimpft auf die Leute, die keine Zeugenaussagen machen wollen. Aber jetzt begreife ich sie allmählich. Madame Vernier, ich bitte Sie. Wir wollen versuchen, schnell zu Ende zu kommen. Aber die Zweifel, die Monsieur d'Amont geäußert hat, zwingen mich, die Aussage Ihres Mannes noch einmal zu überprüfen. Ja, das sage ich ja gerade. Sie behandeln ihn wie einen Lügner. Cherie, sei still. Dürfte ich eine Frage stellen? Bitte sehr, Herr Doktor. Danke. Was veranlasst Monsieur d'Amont eigentlich, die Worte von Monsieur Vernier anzuzweifeln? Monsieur d'Amont? Das ist ganz einfach. Mein Bruder war sehr bedrückt, um nicht zu sagen, wie besessen von dieser Testamentsgeschichte. Wenn er gefühlt hat, dass es mit ihm zu Ende ging und noch die Kraft für ein paar Worte gehabt hat, bin ich sicher, ich sage bewusst sicher, dass er nur hierüber gesprochen hat. Gut, vielleicht wollte er es, aber es gelang ihm nicht mehr. Dann wüsste ich gern, welchen Grund das ewige Zögern von Monsieur Vernier hat. Ich wundere mich, dass er sich so lange hier aufgehalten hat, nur um auszusagen, dass er nichts zu sagen hat. Und Sie haben die Absicht, deshalb gerichtlich vorzugehen? Ja, Herr Doktor. Ich werde Sie sogar wahrscheinlich zu meinem großen Bedauern mit einbeziehen müssen. Ach, wie kommen Sie denn auf die Idee? Weil Monsieur Vernier, wenn er nicht alles berichtet, was er gehört hat, dies nur auf Anstiftung meiner Schwägerin tun kann. Sie, Herr Doktor, sagen, die beiden haben nicht miteinander gesprochen, was ja möglich ist. Aber Sie selbst haben recht gut als Vermittler fungieren können. Monsieur d'Amont, ich bitte Sie, wir stehen hier nicht vor Gericht. Meine Aufgabe ist, den Tatbestand aufzunehmen und daraus ein Protokoll zu erstellen. Für die eventuellen Folgen bin ich nicht zuständig. Monsieur Morin, ich bitte Sie um 3 Minuten. Ach was, nicht einmal. Vielleicht kann ich die Angelegenheit zur allgemeinen Zufriedenheit lösen. In 3 Minuten? Wirklich? Ja, Monsieur, wirklich. Und ich will Ihnen sagen, warum. Einfach darum, weil ich Sie für einen Ehrenmann halte. Sehr liebenswürdig. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe kein Wort. Es ist kinderleicht, Sie werden sehen. Ich will Ihnen nachweisen, dass man zwischen ehrenhaften und intelligenten Leuten immer einen Prozess vermeiden kann. Und ich beginne damit zuzugeben, dass Sie recht haben, Monsieur d'Amont. Ich habe mich lange mit Ihrer Schwägerin unterhalten. Aha, also doch. Ja, ich gebe es nicht nur zu, ich betone sogar, dass Madame d'Amont mich in alles eingeweiht hat. Ich sage wohlweislich, alles, was Sie beide entzweit. Also, offen gesagt, Doktor... Warten Sie, lassen Sie mich ausreden. Ich weiß, was Sie entzweit. Und ich sehe ein, dass Sie beide Anlass haben, besorgt zu sein. Aber ich stelle gleichzeitig fest, und das allein ist wichtig, dass im Falle einer Einigung alles ins Lot kommen kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich verstehe, worauf Sie anspielen. Aber ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie dies auf sich beruhen lassen würden. Eine Verständigung zwischen meiner Schwägerin und mir ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, das ist auch leider die Ansicht von Madame d'Amont. Aber das abrupte Ableben Ihres Bruders lässt doch wichtige Arbeitsgänge in der Schwebe, denen mangels Betriebsmittel der Abbruch droht. Stimmt das? Tatsächlich, ja. Das ist kein Geheimnis. Wünschen Sie ernstlich, dass diese Arbeiten durchgeführt werden, Monsieur Damont? Natürlich wünsche ich es. Komische Frage. Daher bin ich ja gezwungen... Eben nicht. Sie irren sich. Wenn es einen Prozess gibt, werden die reservierten Kapitalien auf viel zu lange Zeit blockiert. Und Sie werden Ihre Verpflichtungen nicht einhalten können, ebenso wenig wie Ihre Schwägerin. Wenn Sie aber alle beide Ihre Verpflichtungen erfüllen wollen, sind Sie dazu verurteilt, sich zu verständigen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, das ist unmöglich. Weil Sie es sich nicht zutrauen, das ist es. Und weil Sie als Erster eine große Summe Geld ausschütten müssten. Richtig? Tut mir leid, aber ich brauche Ihnen nicht zu antworten. All das geht Sie nichts an. Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich bin nur ein Mittelsmann und nicht für lange, seien Sie unbesorgt. Aber Ihre Schwägerin hat mir eine Botschaft aufgetragen. Eine Botschaft? Es ist vielmehr eine Verpflichtung. Absolut formgerecht und handschriftlich, deren Inhalt ich kurz wiedergebe. Unter der Bedingung, dass Sie die geplante Fortsetzung der angeführten Arbeiten zusichern, verpflichtet sich Madame Darmont, gewisse Kapitalien heimzuholen, die vorübergehend, sagen wir, ausgelagert waren. Andererseits weiß sie, dass Sie, Monsieur Darmont, alles flüssige Geld dafür einsetzen müssten, über das Sie verfügen. Deshalb verpflichtet sie sich ebenfalls, einen gewissen Vertrag für ungültig zu erklären und Ihnen zurückzugeben. Es ist jener Vertrag, der Ihnen so viel bedeutet und der sich im Stahlfach Ihres verstorbenen Bruders befindet. Das ist es, Monsieur Damont. Eine ganz loyale Vereinbarung, die alle Beteiligten vor vielen Unannehmlichkeiten bewahren würde. Wenn ich mich irre, müssen Sie es mir bitte sagen. Jacques? Ja? Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Und bis jetzt, meine ich. Damit du in die Geschichte nicht mit hineingezogen wirst. Mit hineingezogen? Was glaubst denn du? Jetzt ist es nicht so schlimm, weil die Angelegenheit geregelt ist. Aber ich habe immerhin eine falsche Zeugenaussage gemacht. Und ich habe mich aufgeregt, weil man an deinen Worten gezweifelt hat. Im Grunde genommen hast du dich ganz hübsch über mich lustig gemacht. Also, mir war das Lachen vergangen, weißt du. Ich fühlte mich recht unbehaglich. Wenn Dr. Laurent mir nicht zur Hilfe gekommen wäre... Naja, das war ja wohl das Wenigste. Schließlich ist er es gewesen, der dich dazu getrieben hat. Das kann man nicht sagen, Céline. Er hat sich informiert, er hat mir seine Meinung gesagt, aber er hat mir freie Hand gelassen. Ja, und wenn er sich geirrt hätte? Hast du auch daran gedacht? Ja, das wäre schlimm gewesen, natürlich, aber... Aber was? Nichts, lassen wir das. Er hat sich nicht geirrt. Ende gut, alles gut. Das ist die Hauptsache. Und wenn dein Optimismus verfrüht hat? Denn alles ganz schön und gut, aber Darmont hat eine Menge bares Geld in der Hand. Was hindert ihn daran, damit zu verduften? In der Umstand, dass er verduften müsste. Er ist nicht der Typ, der es erträgt, irgendwo in der Anonymität zu leben. Der Coup, den die beiden Brüder vorbereitet hatten, hat nicht vorgesehen, dass er sich absetzen sollte, sondern sein Bruder. Er sollte offen Pleite machen, aber durchhalten und sein Gesicht wahren. Nun ja, kurzum... Ganz schöner Gaun. Nicht ganz. Wir haben ihn ja gebremst. Er wird gegen seinen Willen anständig bleiben. Du meinst also, dass du mit deiner falschen Zeugenaussage eine gute Tat vollbracht hast? Sicher ist jedenfalls, dass ich damit eine böse verhindert habe. Kleine Sparer vor dem Ruin gerettet. Einer Frau Bankrott und Schande erspart. Das ist doch nicht so schlecht, wie? Och, meiner Ansicht nach ist das besser als nicht so schlecht. Vor allem, wenn man weiß, dass diese Frau ihren Mann umgebracht hat. Sie hat mit ihm sterben wollen. Das ist etwas ganz anderes. Nicht für ihn. Er ist ein für alle Mal tot. Sag mal, worauf willst du eigentlich hinaus? Du findest, dass ich falsch gehandelt habe. Sprich es ruhig aus. Nein. Nein, aber ich frage mich, wieso hat Darmont alles erraten können, was passiert war? Kann er hellsehen oder was? Er besitzt vor allem eine riesige Unverschämtheit. Alles Übrige hat er mit ein bisschen Logik und Vernunft geschafft. Mag noch hingehen, dass er nicht an den Unfall geglaubt hat. Aber zu raten, was sein Bruder gesagt hat, also, ich finde das ungeheuerlich. Das hat mich ja so nervös gemacht. Es ist noch ein Glück, dass Monsieur Morin mich nicht zu sehr in den Mangel genommen hat. Das ist leicht zu sagen. Denn Monsieur Morin ist für mich ein Komplize. Komplize? Er ist mitschuldig an der guten Tat, wie du sie nennst. Vielleicht aber ist er ein Komplize. Denkst du das wahrhaftig? Ja, wahrhaftig. Als Dr. Laurent sein Schriftstück von Madame Damon vorgelesen und sich über die Ehrenhaftigkeit verbreitet hat, machte Monsieur Morin ganz große, runde Augen. Dann hat er plötzlich zu dir hingeblickt und ja, da ist ihm ein Licht aufgegangen. Wie kannst du das sagen? Du hast doch von nichts gewusst. Das fällt mir jetzt erst auf, nachdem du mir alles erzählt hast. Ihr drei, ihr seid Komplizen. Dr. Laurent, Monsieur Morin und du. Meinetwegen. Und nun? Hast du etwa die Absicht, uns anzuzeigen? Nein. Ich stelle nur fest. Du hast vielleicht recht, aber du kannst nicht zählen. Warum? Weil wir mit dir, da du die große Güte hast, uns nicht anzuzeigen, zu viert sind, Sherry. Vier Komplizen für eine gute Tat. Komplizen sind sie alle. Von Charles Maître. Aus dem Französischen von Maria Frey. Mit Gerhard Gabers, Uli Philipp, Johanna Martins, Norbert Gastel, Harry Kahlenberg, Reinhard Glemnitz, Isolde Barth, Gerd Riegauer und anderen. Regie Peter M. Preisler. Produktion Bayerischer Rundfunk 1977.